Bayern 2 Hörspiel. Wir bringen nun die zweite Folge des 10-teiligen Hörspiels Moby Dick oder der Wal nach dem gleichnamigen Roman des amerikanischen Schriftstellers Herman Melville, der vor 200 Jahren am 1. August 1819 in New York geboren wurde. In Moby Dick oder der Wal berichtet der junge Seemann Ismael von seinen Erlebnissen auf dem Walfangschiff des einbeinigen Kapitäns Ahab, der davon besessen ist, einen ungeheuer großen weißen Wal zu erlegen. In der vorigen Folge hatte Ismael noch an Land und auf der Suche nach einem geeigneten Schiff den polynesischen Harpunier Kwik-Kwek kennengelernt. Schnell entstand zwischen den beiden eine starke Bindung und sie beschlossen, ihre Reise gemeinsam fortzusetzen. Erste Station, Nantucket, der Hafen der Walfänger. Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Bulert. Zweiter Teil. Schiff ahoi! Ahoi, Mas! Ahoi, Mas! Ahoi! Timmy! Hier bin ich! Wir! Ahoi, hier bin ich! Hier bin ich! Klar bei Vorleine an Steuerbord! Hi, Sir! Vorleine fester! Was ist los mit der Achterleine, verdammt? Hol die Achterleine dicht! Ei, Sir! Es dicht, Sir! Pass auf, in die Gänge! Zurücktreten, bitte! Zurücktreten! Pass auf! Boston Chronicle! Der neue Boston Chronicle! Boston Chronicle! Nantucket! Holt eure Karte hervor und schaut's euch an. Nichts als ein kleiner Hügel. Ein Ellenbogen aus Sand. Alles Strand und kein Hinterland. Dort gibt es mehr Sand, als man in 20 Jahren anstelle von Löschpapier aufbrauchen würde. Was Wunder also, dass diese strandgeborenen Bewohner Nantuckets sich ihren Lebensunterhalt auf See verdienen müssen. Zuerst suchten sie nach Krabben und Kuhhockmuscheln. Als sie kühner geworden, warteten sie mit Netzen nach Makrelen hinaus. An Erfahrung gereift, liefen sie in ihren Booten aus und fingen Kabeljau. Und schließlich ließen sie eine ganze Flotte mächtiger Schiffe vom Stapel und erkundeten jene wässrige Welt, umgürteten sie mit zahllosen Weltumsegelungen, warfen einen Blick in die Beringstraße und erklärten zu allen Jahreszeiten und auf allen Weltmeeren der mächtigsten Masse Leben, welche die Sintflut überlebt hat, den ewigen Krieg, einem wahren Ungeheuer, gewaltig wie ein Berg. Bei der Abreise hatte uns der Wirt vom Walfänger seinen Vetter Hosea Hassi vom Gasthof zum Trankessel empfohlen, der, wie er versicherte, eines der besten Gasthäuser in ganz Nantucket führe, und hatte weiterhin betont, dass Gevatter Hosea, wie er ihn nannte, berühmt für seine Fischsuppe sei. Zwei gewaltige, schwarz gestrichene Holzkübel mit Henkeln wie Eselsohren schwangen von der Twars-Saling eines ehemaligen Schiffsmastes, der vor einem alten Torweg aufgepflanzt war. Die Arme der Saling waren an einer Seite abgesägt, so dass der alte Mast recht einem Galgen glich. Mir schwante nichts Gutes. Ich bekam einen steifen Hals, als ich zu den beiden verbliebenen Armen hinaufblickte. Jawohl, zwei waren's. Einer für Kwik-Kwek und einer für mich. Kein gutes Omen, denk ich bei mir. Ein Kaffin als Wirt in meinem ersten Walfanghafen, Grabsteine in der Walfängerkirche und hier nun ein Galgen? Verschwinde bloß! Na, hau ab! Ich will dich hier nicht mehr sehen! Sowas wie den kann ich hier gerade noch gebrauchen. Der Anblick einer sommersprossigen Frau mit gelbem Haar und gelbem Kleide, die im Eingang des Gasthofes unter einer trübroten, schaukelnden Lampe stand, welche arg an ein entzündetes Auge gemahnte, und gerade einem Mann in purpurrotem Wollhemd anständig den Kopf wusch, riss mich aus meinen Betrachtungen. »Sieh zu, dass du Land gewinnst«, keifte sie weiter auf den Mann ein. »Na los, verschwinde schon, oder ich werd dir Beine machen!« »Komm, Kwik-Kwek«, sagte ich, »wir sind da. Das ist Mrs. Hussey.« So war's denn auch. Mr. Hosea Hussey war zwar nicht zu Hause, hatte aber Mrs. Hussey zurückgelassen, die bestens befähigt war, seine Wirtschaft zu führen. Hallo! Was soll's denn sein für euch beide? Muschel oder Kabeljau? Muschel oder Kabeljau. Sie wiederholte es noch einmal. Eine Muschel zum Abendessen, Mrs. Hussey? Eine einzige kalte Miesmuschel? Ist es das, was ihr meint? Hey, Wirtschaft! Wirtschaft! Wo bleibt mein Kabeljau? Na, wirst schon nicht gleich verhungern. Ich hol ihn dir gleich aus der Küche. Reda! Und dir habe ich doch schon mal gesagt, dass du Land gewinnen sollst. Das ist aber ein reichlich kalter, mieser Empfang zur Winterszeit. Meint er nicht auch, Mrs. Hussey? Eine Muschel? Weil sie aber in großer Eile war, die Beschimpfung des Mannes im purpurnen Hemde fortzusetzen, der im Eingang schon darauf wartete, und weil sie anscheinend außer den Worten Muschel nichts verstanden hatte, stürzte Mrs. Hussey zu einer offenen Türe, die in die Küche führte, brüllte, bevor sie verschwand, die Bestellung hinein. Muschel für zwei! Oh, Freunde, hört meine Worte. Dieser Schauder bestand aus kleinen, saftigen Muscheln, kaum größer als Haselnüsse, vermischt mit zerstoßenem Schiffszwieback und Flöckchen von gepökeltem Schweinefleisch, das Ganze mit Butter angereichert und reichlich mit Pfeffer und Salz gewürzt. Weil wir durch die frostig kalte Fahrt einen Bärenhunger hatten und besonders weil Quiekweck sein fischiges Lieblingsgericht vor sich sah und weil der Muscheltopf ganz vortrefflich mundete, verputzten wir ihn in Windeseile. Darauf lehnte ich mich einen Augenblick zurück, besann mich auf Mrs. Husseys Verkündigung Muschel oder Kabeljau und dachte mir, ich könnte ein kleines Experiment wagen. Ich trat an die Küchentür, stieß mit großem Nachdruck das Wort Kabeljau hervor und setzte mich wieder auf meinen Platz. Kurz darauf zogen erneut aromatische Duftschwaden herüber und nach einer angemessenen Weile wurde uns ein schöner Kabeljautopf vorgesetzt. Nach dem Abendessen erhielten wir von Mrs. Hussey eine Lampe samt Anweisungen für den kürzesten Weg ins Bett. Hier, zweites Zimmer nach der Treppe, erster Stock, die Herren. Als jedoch Quiekweck sich anschickte, vor mir die Treppe hinaufzugehen, streckte die Dame ihren Arm aus und förderte seine Harpune. Das Ding bleibt hier. Keine Harpunen auf dem Zimmer. Warum nicht? Frage ich. Weil's gefährlich ist. Darum. Seit damals, wo der junge Styx von dieser Unglücksfahrt zurückgekommen ist. 4,5 Jahre ist der weg gewesen und bloß 3 Fässer Tran hat er mitgebracht. Untot bei mir hinten im ersten Stock hat er gelegen. Mit so einer Harpune in der Seite. Also, Mr. Quiekweck. Seinen Namen hatte sie sich also schon gemerkt. Ja, damit. Sie nahm ihm das Eisen aus der Hand. Bis morgen. Muschel oder Kabeljau zum Frühstück? Beides, sag ich. Und wie wär's zur Abwechslung noch mit ein paar geräucherten Heringen? Dauert um Mittag. Bis morgen. Gute Nacht, Miss Hussey. Im Bett schmiedeten wir Pläne für den kommenden Tag. Doch zu meiner Überraschung und nicht geringen Sorge gab Quiekweck mir zu verstehen, dass er sich gründlich mit Jojo, so hieß sein kleiner schwarzer Gott, beraten und dieser mehrmals betont und strengstens darauf bestanden habe, dass wir uns nicht zusammen zur Walfangflotte im Hafen begeben und gemeinsam unser Schiff aussuchen sollten. Quiekweck, nicht gehen zu Schiff. No, Ismael. Jojo sagen, Ismael geh allein. Stattdessen sollte, wie Jojo ihm ausdrücklich einschärfte, die Auswahl des Schiffes zur Gänze in meinen Händen liegen. Ich vergaß zu erwähnen, dass Quiekweck in vielen Fragen großes Vertrauen in Jojos herausragende Urteilskraft und seine überraschende Sehergabe setzte. Jojo wissen. Jojo, der tue nui. Ismael, geh allein. Was nun diesen Plan Quiekwecks, oder vielmehr Jojos, hinsichtlich der Auswahl unseres Schiffes anging, so gefiel er mir ganz und gar nicht. Ich hatte mich voll und ganz auf Quiekwecks Weisheit verlassen, jenen Walfänger herauszufinden, der uns und unser Geschick sicher über die Meere tragen würde. Am nächsten Tag verließ ich Quiekweck früh morgens, der sich mit Jojo in unserem kleinen Schlafgemach eingeschlossen hatte. Es schien eine Art Fastentag oder Ramadan zu sein. Ein Tag des Fastens, der Demut und des Betens für Quiekweck wie für Jojo. Nach langem Umherschlendern und vielen Anfragen aufs Geratewohl erfuhr ich, dass 3 Schiffe für 3 Jahresturns seeklar waren. Die Devil Dam, die Titbit und die Pequod. Devil Dam. Von ihr wusste ich nicht, woher sie kam. Titbit. Leckerbissen bedarf keiner Erläuterung. Pequod war, wie ihr euch zweifellos erinnern werdet, der Name eines berühmten Indianerstammes aus Massachusetts, der heute ebenso ausgestorben ist wie die alten Meder. Ich besah mir die Devil Dam gründlich, schaute hierhin und dorthin, sprang von ihr zu Titbit hinüber und ging endlich an Bord der Pequod, wo ich mich kurz umsah und dann beschloss, sie sei genau das richtige Schiff für uns. Ihr mögt in eurem Leben schon manch wunderliche Berg gesehen haben, behäbige, locker, berghohe japanische Junken, flache holländische Galeoten und was sonst nicht alles. Aber auf mein Wort, ein so seltsames altes Schiff wie die seltsame alte Pequod habt ihr noch nie gesehen. Sie war ein Schiff der alten Schule, eher klein und wirkte irgendwie altmodisch und klumpfüßig. Sie war ausstaffiert wie ein äthiopischer Kaiser, dem der Hals schwer wird von Ketten aus poliertem Elfenbein. Sie war eine Trophäensammlung, ein Kannibale unter den Schiffen, der sich mit den erjagten Gebeinen seiner Feinde schmückt. Rundherum war ihre offene, unverschanzte Reling wie ein durchgehender Kieferknochen mit den langen, scharfen Zähnen des Pottwales verziert, die dort statt Beleghölzern eingelassen waren. Sie verschmähte ein Steuerrad an ihrem ehrwürdigen Ruder und trug dort stattdessen eine Pinne, eine merkwürdige Pinne aus einem einzigen Stück, geschnitzt aus dem langen, schmalen Unterkiefer ihres Erbfeindes. Der Rudergänger, der im Stürme mit dieser Pinne steuerte, fühlte sich wie der Tatar, der sein feuriges Ross an den Kieferbacken packt, um es zurückzuhalten. Ein edles Gefährt, aber auf eine gewisse Art auch höchst schwermütig. Alles, was edel ist, trägt einen Anflug von Schwermut. Als ich mich nun auf dem Achterdeck nach einer Autoritätsperson umsah, um mich für die Fahrt zu bewerben, konnte ich ein befremdlich anmutendes Zelt oder besser Wigwam nicht übersehen, das gleich hinter dem Großmast aufgeschlagen war. Es war kegelförmig, um die 10 Fuß hoch und bestand aus den langen, mächtigen Streifen biegsamen schwarzen Fischbeins, die man dem mittleren und obersten Teil eines Glattwalrachens entnommen hatte. Eine dreieckige Öffnung ging auf den Bug des Schiffes, sodass der Insasse über völlig freie Sicht vorausgebot. In dieser wunderlichen Behausung nun fand ich schließlich halb versteckt einen Mann, der seinem Aussehen nach über Autorität verfügte und, da es gegen Mittag ging und auf dem Schiffe die Arbeit ruhte, gerade die kurze Befreiung von der Bürde der Befehlsgewalt genoss. Braun war er und sehnig wie die meisten alten Seeleute und dick in blaues Lotsentuch verpackt, das nach Quäkerart geschnitten war. Nur spann sich um seine Augen ein fast mikroskopisch feines Netz winziger Fältchen, welches vom dauernden Kampf mit manch schwerem Sturm herrühren musste und dem ständigen Spähen nach Luv, denn das führt dazu, dass sich die Muskeln um die Augen zusammenziehen. Und das macht viel her, wenn man finster dreinschauen will. Ich sagte ihm, dass ich anzuheuern gedachte. So, so, gedachtest du. Bist wohl nicht aus Nantucket, oder? Hast du schon mal in einem zerschmetterten Boot gesessen? Das hatte ich natürlich nicht und vom Walfang verstand ich ebenfalls nichts. Werd's aber rasch lernen, Sir. Bin nämlich mehrere Male auf Kauffahrern zur See gewesen und denke, dass... Was denkst du? Einen deinen Achterstäben kannst du kriegen, wenn du mit denen nochmal kommst. Kauffahrer, zum Teufel damit! Bist wohl mächtig stolz, dass du bei denen warst, hm? Zum Henker. Mann, ich will wissen, was dich zum Walfang treibt, bevor ich überhaupt dran denke, dich anzuheuern. Sir, den Walfang will ich kennenlernen und die Welt sehen. So wie er das tut, Sir, als Captain von eurer Pequod. Kapitän Ahab ist Kapitän der Pequod. Kapitän Ahab? Fragte ich verwundert. Dann, Sir, ist das wohl ein Irrtum, Sir. Ich dachte, ich spreche gerade mit dem Kapitän persönlich. Du sprichst mit Kapitän Peleg. Mit dem sprichst du, junger Mann. Es ist an mir und Kapitän Bildert, dafür zu sorgen, dass die Pequod für die Fahrt ausgerüstet wird. Einschließlich der Mannschaft. Wir sind Reeder und Makler in Kompanie. Und wenn du wissen willst, was der Walfang ist, so wie du sagst, dann kann ich dir helfen, es herauszufinden. Wirf mal einen Blick auf Kapitän Ahab, junger Mann. Und du wirst feststellen, dass er nur ein Bein hat. Meinen Sie damit, Sir, wollte ich von ihm wissen, meinen Sie, dass er das andere durch einen Wal verlor? Verlor! Tritt näher, junger Mann! Verschlungen, zerbissen, zermalmt wurde es vom ungeheuerlichsten Pottfisch, der jemals ein Boot zerschlug. Was ist jetzt? Willst du ihn immer noch kennenlernen, den Walfang? Natürlich wollte ich. Schön. Dann sag mir noch, ob du Manns genug bist, eine Harpune, in den Rachen eines lebenden Wals zu schleudern und dann hinterher zu springen? Antwort. Bin ich, Sir, wenn sie es ganz und gar nicht vermeiden lässt. Das heißt, wenn man auf keinen Fall drumherum kommt. Was wohl nicht der Fall sein wird, wie ich annehme. Auch gut. Und die Welt willst du auch noch sehen, waren doch deine Worte. Na dann lauf mal ein paar Schritte voraus zum Bug und wirf einen Blick nach Louvre rüber. Und dann komm zurück und erzähl mir, was du da siehst. Für einen Moment war ich verwirrt. Ging aber nach vorne, warf einen Blick nach Louvre und gewahrte, dass die Pequod mit der auflaufenden Flut am Anker geschwollt hatte, nun mit dem Bug schräg auf die offene See wies. Die Sicht war grenzenlos, aber über alle Maßen eintönig. Nicht die kleinste Abwechslung, soweit das Auge reichte. Na und? Wie lautet die Meldung? Was gesehen? Nicht gerade viel, Sir, antwortete ich. Wasser, nichts als Wasser und eine Menge Horizont. Tja. Tja, willst du immer noch die Welt sehen? Kap Horn umsegeln, um noch mehr von ihr zu sehen, was? Siehst doch die Welt auch von da, wo du gerade stehst. Ich war ein bisschen verblüfft, aber trotzdem wild entschlossen, auf Walfang zu gehen. Komm mal mit. Na, komm schon. Hier geht's lang. Mit diesen Worten ging er mit mir unter Deck. Dort saß auf dem Heckbalken eine Gestalt, die mir höchst seltsam und verwunderlich vorkam. Wie sich herausstellte, war es Kapitän Bildert, zusammen mit Kapitän Pilek, einer der Haupteigner des Schiffes, während die anderen Anteile, wie das bisweilen der Fall ist, von einer Schar alter Rentner gehalten wurden, von Witwen, Halbwaisen und Mündeln, die jeder ungefähr den Gegenwert von ein, zwei Nägeln oder einem Fußbreit Planke am Schiff besaßen. In Nantucket legen die Leute ihr Geld in Walfangschiffen an. Genau wie ihr das eure in garantierte Staatsanleihen steckt, die gute Zinsen abwerfen. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt, vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Bildet war ein Quäker, wie Pilek und wie überhaupt viele von Nantucket, denn die Insel war ursprünglich von dieser Sekte besiedelt worden und ihre Einwohner bewahren im Allgemeinen bis auf den heutigen Tage die Eigentümlichkeiten der Quäker in ungewöhnlichem Maße, allerdings mannigfaltig und sinnwidrig durch Beigaben verändert, die völlig abwegig und wesensfremd sind. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Manche eben dieser Quäker sind nämlich blutrünstigste Seefahrer und Walfänger. Sie sind kämpfende Quäker. Sie sind Quäker, die der Teufel reitet. Wenn du aber Almosen gibst, so lässt deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Wie Kapitän Pilek war auch Kapitän Bildert ein wohlhabender Walfänger im Ruhestand. Anders aber als Kapitän Pilek, der sich nicht für zwei Groschen um die sogenannten ernsten Dinge des Lebens scherte und ernste Dinge in der Tat für die geringsten Lappalien von allen erachtete, war Kapitän Bildet nicht nur ursprünglich nach Maßgabe der strengsten Sekte des Quäkertums von Nantucket erzogen worden, sondern dieser eingeborene Quäker war auch durch sein ganzes späteres Leben auf den Weltmeeren und den Anblick manch lieblicher, unbekleideter Geschöpfe auf den Inseln jenseits vom Horn keinen Deut verändert worden, nicht mal an einem Westenzipfel. Bildert war von einem kleinen Schiffsjungen in kurzen Hosen zum Harpunier im breiten, rundschößigen Wams aufgestiegen, von dort nacheinander zum Bootsführer, ersten Steuermann und Kapitän und schließlich zum Schiffseigner. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Bedauerlicherweise stand Bildet im Ruf eines unverbesserlichen alten Knausers, der zu seinen Seefahrerzeiten ein bitter strenger Dienstherr gewesen sein sollte. Man erzählte mir in Nantucket die höchst merkwürdige Geschichte, wie er damals mit dem alten Kattegat-Walfänger zurückgekehrt war und der größte Teil seiner Mannschaft ins Krankenhaus an Land getragen werden musste. So zu Tode erschöpft und ausgelaugt waren sie. Hey, Bildert. Schon wieder dabei, was? Seit 30 Jahren studiert ihr die Heilige Schrift. So viel steht fest. Und wie weit seid ihr damit? Als sei er solche unfrommen Worte von seinem alten Bordkameraden seit langem gewöhnt, sah Bildet schweigend auf, ohne diese neue Respektlosigkeit zu beachten, erblickte mich und richtete seinen fragenden Blick wiederum auf Pilek. Na, was haltet ihr von ihm, Bildet? Bildet musterte mich kurz. Wird schon gehen. Dann fuhr er fort, vernehmlich, murmelnd, weiter in seinem Band zu lesen. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Ich hielt ihn für den absonderlichsten alten Quäker, den ich je gesehen hatte, besonders neben dem polternden, lärmenden Pilek, seinem Freund und langjährigen Bordkameraden. Pilek holte die Musterrolle aus einer Schublade, stellte Tintenfass und Federkiel auf ein Tischchen und nahm dahinter Platz. Ich wusste bereits, dass in der Walfängerei keine Heuer gezahlt wurde, sondern dass alle Mann einschließlich des Kapitäns bestimmte Anteile am Profit erhielten, Schätzteil genannt. Und dass dieser Schätzteil nach der Bedeutung bemessen wurde, die der jeweiligen Aufgabe jedes Mannes an Bord zukam. Ich war mir gleichfalls bewusst, dass ich im Walfang noch ein grüner Junge war und mein Anteil daher nicht sehr beträchtlich sein würde. Alles in allem hielt ich den 275. Teil für mehr oder weniger redlich, wäre aber in Anbetracht meiner breiten Schultern auch nicht überrascht gewesen, wenn man mir den 200. angeboten hätte. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten fressen. Nun, Kapitän Bildert, unterbrach ihn Pilek. Was sagt ihr, Bildert? Nun, welchen Schätzteil wollen wir ihm geben? Du weißt das am besten, antwortete die Grabesstimme. Denke doch, der 777. wäre nicht zu viel, oder? Wo sie die Motten und der Rost fressen? Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Schätze auf Erden, fürwahr, dachte ich bei mir. Und wenn auch die Größe der Zahl eine Landratte anfänglich täuschen mag, wird doch die oberflächlichste Betrachtung zeigen, dass zwar 777 eine schön große Zahl ist, dass aber, wenn man sie in ein Zixtel wendet, wahrlich ersichtlich wird, dass der 777. Teil eines Hellers ein gutes Stück weniger ist als 777 Golddublonen. Ach, zum Henker mit dir, Bildert! Ja, zum Henker, sage ich, weil du diesen jungen Mann übers Ohr hauen willst. Er muss mehr bekommen als das. Den 777. sag ich. Bildert murmelte weiter, ohne den Blick zu heben. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Ich werde ihn mit dem 300. eintragen. Hört ihr, Bildert? Den 300. Teil, sage ich. Kapitän Pilek, du hast ein großes Herz. Bildert legte sein Buch nieder. Aber bedenke, was du den anderen Eignern dieses Schiffs schuldest, von denen viele Witwen und Waisen sind. Und darfst nicht vergessen, dass wir womöglich jenen Witwen und Waisen das Brot nehmen, wenn wir die Mühsal dieses jungen Mannes überreichlich belohnen. Den 777. Kapitän Pilek. Bildert! Brüllte Pilek, sprang auf und stampfte in der Kajüte herum. Ach, zum Henker mit dir, Kapitän Bildert! Wäre ich deinem Ratschlag in solchen Fragen gefolgt, dann hätte ich schon längst eine Gewissenslast mit mir herumzuschleppen, die schwer genug wäre, das größte Schiff zum Sinken zu bringen, das je Kap Horn umsegelt hat. Kapitän Pilek, sagte Bildert standhaft, ob dein Gewissen 10 Zoll Tiefgang hat oder 10 Faden, das weiß ich nicht. Doch da du ein reuloser Sünder bist und bleibst, Kapitän Pilek, fürchte ich sehr, dass dein Gewissen leckgeschlagen ist. Es ist leckgeschlagen und wird dich am Ende versenken, tief hinab in den feurigen Höllenpfuhl. Was, Höllenpfuhl, krähte Pilek. Du kränkst mich, Mann. Du kränkst mich über jedes Maß hinaus, das ein Mensch ertragen kann. Wie kann man das einem Geschöpf Gottes überhaupt sagen? Er wird hinab in die Hölle fahren. Fluchen und Flammen. Sag's nochmal, Bildert. Schlag mir die Bolzen aus der Seele und ich werd einen lebendigen Ziegenbock verschlucken. Und zwar mit Haut und Haar und Hörnern. Raus aus der Kajüte, du scheinheiliger, mausgrauer, stocksteifer Holzbock. Schnurstracks raus und zeig mir dein Kielwasser. Zu meiner Überraschung nahm Bildert ganz ruhig wieder auf dem Heckbalken Platz und schien nicht die geringste Absicht zu hegen, sich zurückzuziehen. Offenbar hatte er sich an den reulosen Pilek und dessen Benehmen bestens gewöhnt. Was Pilek betrifft, so schien von seiner Wut nichts mehr übrig, nun, da er sich auf diese Weise Luft verschafft hatte. Auch er setzte sich lammfromm wieder hin. »Puh«, seufzte er zuletzt, »ich glaube, die Sturmbö hat sich leewärts verzogen. Nun denn, junger Mann, gut, hier steht jetzt Ismael und zwar für den 300. Teil.« »Sir«, sagte ich, »ein Freund von mir will auch anheuern, und der hat mehr Wale erlegt, als ich zählen kann.« »Na dann her mit ihm. Und jetzt unterschreib.« Nachdem ich die Musterrolle unterzeichnet hatte, ging ich in dem Wissen davon, dass ich an diesem Morgen gute Arbeit geleistet und in der Pequod genau das Schiff gefunden hatte, das von Jojo dazu auserkoren war, Quiquick und mich ums Kap zu tragen. Aber ich war noch nicht weit gegangen, als ich mich darauf besann, dass ich den Kapitän, unter dem ich segeln sollte, nicht zu Gesicht bekommen hatte. Ich machte also kehrt und fragte Kapitän Pilek, wo Kapitän Ahab zu finden sei. Und, was willst du von ihm? Ist doch alles soweit in Ordnung. Du bist angeheuert. Ich wollte ihn trotzdem gerne sehen. Schließlich war er der Captain. Ist unpässlich zurzeit. Krank sozusagen. Ach was, du wirst ihn schon mögen. Keine Bange. Ein großer, gottloser, gottgleicher Mann, der Kapitän Ahab. Spricht nicht viel, doch wenn er es tut, dann gib lieber gut Obacht und merk's dir. Er ist Ahab, Junge. Und Ahab war, wie du weißt, einstmals ein gekrönter König. Ja, ein gekrönter König war er und ein Ruchloser dazu. War es nicht so, dass die Hunde sein Blut geleckt haben, als man ihn erschlug? Psst. Felix' Blick wurde bedeutungsvoll. Psst! Sag so etwas niemals an Bord der Pequod. Sag's niemals und nirgendwo. Seit Ahab durch den verfluchten Wal sein Bein verloren hat, ist er gewissermaßen schwermütig und manchmal auch wild. Doch das wird vergehen. Und noch eins. Besser unter einem schwermütigen, guten Kapitän auf See als unter einem schlechten Witzbold. Wir sehen uns morgen. Da Quiquick am Morgen beschlossen hatte, Ramadan, also einen Tag des Fastens und der Demut einzulegen, beschloss ich, ihn bis zur Abenddämmerung nicht zu stören. Denn ich hege den größten Respekt gegen jedermanns religiöse Pflichten, wie absonderlich sie auch sein mögen. Gegen Abend, als ich mir sicher war, dass all seine rituellen Verrichtungen beendet sein mussten, ging ich zum Zimmer hinauf und klopfte. Aber er antwortete nicht. Ich versuchte, die Tür zu öffnen, fand sie aber von innen fest verschlossen. Quiquick, flüsterte ich durch das Schlüsselloch. Schweigen. Quiquick? Quiquick? Quiquick? Antworte! Ich bin's, Ismael! Ich spähte durchs Schlüsselloch. Zu meiner Überraschung gewahrte ich gegen die Wand gelehnt den hölzernen Schaft von Quiquicks Harpune, welche ihm die Wirtin am Abend zuvor abgenommen hatte. Quiquick! Hey! Quiquick! Stille. Irgendetwas musste passiert sein. Ein Schlaganfall! Ich versuchte, die Türe aufzubrechen, doch sie war stur und widerstand mir. Schnell lief ich die Treppe hinunter und teilte meinen Verdacht dem ersten Menschen, mit dem ich traf, dem Zimmermädchen. Oh je, rief sie, ich hab's mir schon gedacht, dass da was passiert ist. Nach dem Frühstück wollte ich das Bett machen und die Tür war abgeschlossen. Mucks, Mäuschen, still war's, oh je, Ma'am, Mord, Mrs. Hussey, ein Schlaganfall. So rannte sie schreiend zur Küche und ich hinterher. Der Holzschuppen! Der Holzschuppen, schrie ich, holt eine Axt. Wir müssen die Tür aufbrechen. Quiquick! Hey, hey, hey, nur mal halt lang, ja? Quiquick! Wollt ihr meine Tür aufstemmen? Mrs. Hussey packte meinen Arm. Was ist los mit euch? Was gibt's denn, Kamerad? Was? Was, die Harpune fehlt? Dann hat er sich umgebracht, rief sie. Noch eine Steppdecke hin. So wie damals bei dem unglücklichen Styx. Das ist das Ende. Das ist das Ende für mein Haus. Halt! Stehen bleiben, keinen Schritt weiter. Sie rannte hinter mir her und erwischte mich, als ich versuchte, die Tür aufzubrechen. Nein, nein, nein, nein, nein. Das lasse ich nicht zu. Keiner wird mir hier mein Haus demolieren. Aufhören! Quiquick! Quiquick! Um Himmels Willen! Mit einem gewaltigen Krachen flog die Tür auf. Der Knauf knallte gegen die Wand, sodass der Putz bis zur Decke flog. Und dort, gütiger Himmel, saß Quiquick, kühl bis ins Mark und völlig Herr seiner selbst, mitten im Zimmer. Er hockte wie ein Stein auf seinen Hacken, balancierte Jojo auf seinem Kopf und sagte den ganzen Abend kein einziges Wort. Verzweifelt beschloss ich, zu Bett zu gehen. Er würde mir sicherlich bald folgen. Doch bevor ich mich in die Koje legte, nahm ich noch meine schwere Bärenlederjacke und warf sie ihm über. Endlich dämmerte ich irgendwie ein und wusste nichts mehr, bis der neue Tag anbrach, als ich über den Bettrand spähte und Quiquick dort hocken sah, als sei er mit dem Boden verschraubt. Sobald jedoch die ersten Sonnenstrahlen durchs Fenster fielen, erhob er sich mit steifen, knackenden Gelenken, aber fröhlicher Miene, humpelte herüber zu mir und presste seine Stirne gegen die meine. Oh, hey, Johanna, du Hoher. Guten Morgen. Quick-Quick, gut. Very gut. Haben Hunger jetzt. Harre dauert derjenige. Quick-Quick, hör zu. Ramadan, nix gut. Nix gut für Gesundheit. Die Seele wird krank. Verstehst du? Seele? Seele. Seele. Hier sitzt unsere Seele. Hier. Und wird krank. Ja, Ismail. Was? Jojo wissen. Für Jojo? Nein. Vielleicht ist es für Jojo gut, unbeweglich in kalten Zimmern zu sitzen. Ich habe keine Ahnung, was für Jojo gut ist. Jojo gut. Nein, nein, Quick-Quick. Schlafen? Gut. Gut. Rauchen? Gut. Aber Ramadan? Nix gut. Nicht gut. Nix gut für Quick-Quick? Macht Bauchweh. Weißt du? Nicht gut. Weißt du, was das ist? Bauchweh? Bauchweh? Tut hier weh. Aua, aua. Ah. Ja, oh. Ja. Ha, ha. Oh. Ja. Oh. Oh, aua, aua, aua. Ja, ja, Quick-Quick, verstehen. Also wie bereits angedeutet, habe ich gegen keines Menschen Religion etwas einzuwenden. Wenn jedoch der Glaube eines Menschen wahrhaft in Wahnwitz umschlägt, wenn er ihm zu einer wirklichen Tortur wird und endlich diese, unsere Erde, in eine trostlose Absteige verwandelt, dann halte ich es für hoch an der Zeit, diese Person beiseite zu nehmen und ihr meine Meinung darzulegen. Allerdings glaube ich nicht, dass meine Ausführungen zur Religion Quick-Quick letzten Endes sonderlich beeindruckt haben. Zum einen war es offenbar leid, sich etwas über diese wichtige Frage zu Gemüte zu führen, wenn sie nicht von seinem eigenen Standpunkt aus betrachtet wurde. Zum anderen verstand er nicht mehr als ein Drittel von dem, was ich sagte, so einfach ich meine Gedanken auch verpacken mochte. Also standen wir auf und kleideten uns an. Quick-Quick nahm ein gewaltiges Frühstück zu sich, bestehend aus Schauders aller Art. Dann gingen wir, uns an Bord der Pequod vorzustellen, schlenderten unseres Weges und stocherten dabei mit Heilbuttgeräten in unseren Zähnen herum. Als wir aufs Schiff am Ende des Kais zugingen, Quick-Quick mit seiner Harpune in der Hand, begrüßte uns Kapitän Pielek mit seiner barschen Stimme lautstark vom Wigwam aus. Was ist das denn? Ein Kannibale? Du lieber Himmel! Nein, nein, nein, nein, nein! Das hier ist ein Quäkerschiff! Ich lasse doch keinen Kannibalen ohne Papiere an Bord. Kapitän Pielek hat recht, bemerkte Kapitän Bildert und streckte seinen Kopf hinter Pileks Wigwam hervor. Er muss uns zeigen, dass er zum wahren Glauben bekehrt ist. Aber ja, Captain. Er ist sogar Mitglied der ersten Freikirche. An dieser Stelle sei angemerkt, dass viele tätowierte Wilde, die auf Schiffen aus Nantucket segeln, zu guter Letzt doch noch bekehrt werden und einer der Kirchen beitreten. Was? Was ist er? Da ich mich solchermaßen hart bedrängt fand, entgegnete ich, die nämliche alte, eine und allumfassende Kirche, Sir, welcher ihr und ich und Kapitän Pielek dort und Quick-Quick hier und wir allesamt angehören, die große und immerwährende erste Freikirche dieser ganzen gottesfürchtigen Welt, der gehören wir alle an, nur pflegen einige von uns manch wunderliche Grillen, die in keiner Weise den Glauben im Großen berühren. Was den angeht, stehen wir Hand in Hand. Was für eine Predigt, was Bildert? Du solltest besser als Missionar anheuern und nicht als Matrose vorm Mast. Ach du lieber Anker, was hat der denn da für eine Harpune? Hey Kuhok, hast du das Ding schon mal in den Fisch geschleudert? Hey Captain. Du sehen kleine Tropfen aus da, du sehen ihm, du denken, er Auge vom Wal, gut. Oh. Quick-Quick schleuderte das Eisen geradewegs über die breite Hutkrempe des alten Bildert, quer übers Deck der Pequod und mitten in den glitzernden Teerfleck hinein. Jetzt toter Wal, Captain. Also gingen wir unter Deck in die Kajüte, wo Quick-Quick alsbald zu meiner großen Freude in die Musterrolle der Pequod eingeschrieben wurde. Hey, Kameraden. Habt ihr gerade auf dem Schiff da angeheuert? Der Pequod? Na, habt ihr oder habt ihr nicht? Eingeschrieben habt ihr euch, was? In die Musterrolle. Ja, ja. Und? Steht was über eure Seelen drin? Oder den alten Donnerer? Ihr kennt doch den alten Donnerer, oder? Nein! Wer ist, wollt ihr also wissen? Trotzdem von dem Bein habt ihr vielleicht gehört und wie es verloren hat. Ei, Kameraden, das ist euch sicher zu Ohren gekommen, möchte ich meinen. Oh ja, das weiß ja bald jeder, dass er nur ein Bein hat, meine ich. Und dass ein Pottfisch ihm das andere abgerissen hat. Angeheuert habt ihr also. Na gut, meinetwegen. Unterschrieben ist unterschrieben. Und es kommt, wie es kommen muss. Euch einen guten Morgen, Kameraden. Oh, noch etwas. Wenn ihr an Bord geht, sagt Bescheid, dass ich beschlossen habe, nicht mit von der Partie zu sein. Mit einem herzlichen Gruß von Elias. Ein oder zwei Tage vergingen und an Bord der Pequod herrschte rege Betriebsamkeit. Die Segel hier rüber und die Kisten darüber, genau. Ja, ja, gib mir mal die Leine rüber. Nach unten damit. Gut, Sir, ich werde sie kriegen. Das hier kommt nach Achtern, Mr. Sauer. Was soll das denn? Zeig mal. Komm mal nach Backbord. Ja, das kommt nach Achtern zu den Fässern. Seid vorsichtig mit den Fässern. Unten, hab ich gesagt. Nein. Hey, bring das Messer über die Gangway. Bring das über die Gangway, hab ich gesagt. Wildert? Blow. Hey, Wildert. Du hast deinen Mantel vergessen. Blow your winds high, ho. On the way of running gear and blow, boys, blow. Alles wies darauf hin, dass die Vorbereitungen an Bord des Schiffes kurz vorm Abschluss standen. Kapitän Pilek ging selten oder gar nicht mehr an Land. Er saß in seinem Wigwam und hatte ein scharfes Auge auf die Mannschaft. Bildet, besorgte und beschaffte alles in den Läden und Magazinen. Und die Männer in der Schiffslast und im Rigg arbeiteten bis weit nach Einbruch der Dunkelheit. Unter denen, die dieses Holen und Tragen besorgten, stach Kapitän Bildets Schwester hervor. Eine hagere und höchst entschlossene alte Dame von unbeugsamem Geiste, dabei aber herzensgut, die anscheinend beschlossen hatte, dass es der Pequod an nichts mangeln sollte, sobald das Schiff auf hoher See stand. Jedenfalls nicht, wenn es nach ihr ging. Das eine Mal kam sie mit einem Krug sauer eingelegtem für die Kombüse des Stewards an Bord, ein andermal mit einem Bündel Federkiele für das Pult des ersten Steuermanns, auf dem er sein Logbuch führte, dann wieder mit einer Rolle Flanell für den rheumatischen Rücken eines Seemanns. Nie hat eine Frau ihren Namen mehr verdient, und der war Charity. Tante Charity, wie jedermann sie rief. Und wie eine Schwester der christlichen Nächstenliebe wieselte diese barmherzige Tante Charity geschäftig bald hierhin und bald dorthin, bereit, Herz und Hand allem an Bord zuzuwenden, was Sicherheit, Wohlbefinden und Trost für die gesamte Besatzung eines Schiffes versprach, an dem ihr geliebter Bruder Bildet beteiligt war und an dem sie selbst für ein paar Dutzend hart ersparte Dollars Anteile besaß. Kapitän Pilek stürzte ab und zu aus seiner Walbeinhöhle aufs Deck, brüllte in die Niedergänge unter sich, brüllte in den Masttop über sich und zog sich wieder brüllend in sein Wigwam zurück. Schließlich und endlich hieß es, das Schiff werde irgendwann am nächsten Tage ganz gewiss in See stechen. Wer hat das Zeug hier an Deck gestellt? Hey, ihr da oben! Beeilt euch gefälligst mit den Segeln! Na, jetzt ist es wohl soweit, Kameraden. Geht's an Bord? Endlich. Ja, ja, ich weiß. Der Indische Ozean, der Pazifik, da will man nicht aufgehalten werden. Ja, ja, ja. Noch vorm Frühstück seid ihr wieder zurück. Was? Holla, hey, Kameraden. Frost heute Morgen. Und dunkel ist's auch noch. Habt ihr da vielleicht Männer gesehen? Die im Dunkeln zu eurer Pickett schlichen? Vier Männer vielleicht oder fünf Männer? Zu dunkel? Ah ja, sehr dunkel. Euch also einen guten Morgen. Besser übrigens, ihr findet sie, die Männer. Aber lass gut sein und lebt wohl. So schnell werde ich euch wohl nicht wiedersehen. Es sei denn vom Hohen Gericht. Einen guten Morgen wünscht Elias. Als wir endlich das Deck der Pequod betraten, war die Sonne aufgegangen. Die Mannschaft kam zu zweien und dreien an Bord, die Takelgasten reckten und streckten sich, die Steuerleute hatten alle Hände voll zu tun. Derweil blieb Kapitän Ahab unsichtbar, verschlossen in seiner Kajüte. Gegen Mittag, als die Schiffstakler endlich entlassen waren und die Pequod vom Kai verholt hatte, als die um alles besorgte Tante Charity in einem Beiboot an Land gebracht worden war, nicht ohne ihre letzten Gaben abgeliefert zu haben, eine Schlafmütze für ihren Schwager Stubb, den zweiten Steuermann, sowie eine Ersatzbibel für den Steward, als all das getan war, kamen die beiden Kapitäne Peelek und Bildet aus der Kajüte. Nun, Mr. Starbuck, alles eh klar? Kapitän Ahab ist bereit, habe eben mit ihm gesprochen. Und Sie? Alles geregelt an Land? Gut, na dann. Alle mal antreten! Los, ab nach Achtern, ihr Bastarde! Ans Gangs, will mit euch! Los, los, los, kam das nächste Kommando und die Männer stürzen an die Hanspaken. Nun steht der Lotse beim Ankeraufgehen für gewöhnlich auf der Back. Dort stand auch Bildet, welcher zusammen mit Peelek, wie man wissen muss, zusätzlich zu seinen anderen Pflichten einer der amtlichen Hafenlotsen war. Man verdächtigte ihn, er habe sich deshalb zum Lotsen machen lassen, um in Nantucket das Lotsengeld für alle die Schiffe zu sparen, an denen er Anteile hielt. Andere Schiffe lotste er nämlich nie. In der Zwischenzeit brüllte und fluchte Kapitän Peelek, der den Rest des Schiffes beaufsichtigte, achte aus so derbe, dass einem Angst und Bange wurde. Fast glaubte ich, er würde das Schiff versenken, noch bevor der Anker gelichtet war. Los, du Schafskopf, hiefen! Hiefen, bis dir das Kreuz bricht! Alle ran, sag ich! Los, ran da! Kuhhock! Vorleine loswerfen! Aber Anker! Anker hoch! Oh! Am Kopf schon! Oh. Du da mit dem roten Backenbart, ran an den Speck! Schotten willst du es nicht, meine ich! Los, los, los! Hiefen sollt ihr! Los, sag ich, bis euch die Augen rausbringen! Endlich war der Anker gekattet, die Segel wurden gesetzt und wir glitten davon. Und als der kurze und kalte Weihnachtstag mit der Nacht verschmolz, standen wir schon beinahe auf der hohen See des winterlichen Meeres, dessen gefrierende Gischt uns in Eis hüllte wie in einen glänzenden Harnisch. Die langen Zahnreihen auf der Reling leuchteten weiß im Mondlicht. Riesige, krumme Eiszapfen hingen wie die weißen, elfenbeinernen Stoßzähne eines gewaltigen Elefanten vom Bug herab. Schließlich standen wir so weit auf offener See, dass wir die beiden Lotsen nicht länger brauchten. Der breitbäuchige Kutter, der uns begleitet hatte, legte sich längsseits. Man spürte, wie bewegt Peelek und Bildet in diesem Augenblick waren, insbesondere Kapitän Bildet. Denn der alte Bildet nahm höchst ungern Abschied, um dann zum letzten Mal von Bord eines Schiffes zu gehen, das eine solch lange und gefahrvolle Reise jenseits der sturmumtosten Kaps vor sich hatte. Eines Schiffes, in das er etliche Tausende seiner schwer verdienten Dollars gesteckt hatte. Eines Schiffes, auf dem ein alter Bordkamerad als Kapitän segelte, ein Mann bald so alt wie er selbst, der sich aufs Neue aufmachte, es mit den Schrecken des erbarmungslosen Schlundes aufzunehmen. Bildet sagte Kapitän Pilek schließlich. Komm schon, alter Seefahrer. Wir müssen von Bord. Kutter ahoi! Klar zum Längsseits kommen! Aber sachte! Sachte! Los, Bildert, mein Junge. Willst du noch ein letztes Wort zur Mannschaft sprechen? Mr. Starbuck, viel Glück, Starbuck. Viel Glück. Mr. Stubb, lebt wohl. Viel Glück. Euch allen. Und auf den Tag genau heute in 3 Jahren erwartet euch ein christliches Mahl. Im guten alten Nantucket. Jagt nicht zu viel am Tage des Herrn. Aber nutzt jede Möglichkeit. Schiff und Kutter trennten sich. Der kalte, klamme Nachtwind wehte zwischen ihnen hindurch. Hoch über ihnen kreischte eine Möwe. Die beiden Rümpfe stampften heftig. Wir schrien schweren Herzens 3-mal Hurra und stürzten uns blind wie das Schicksal in den einsamen Atlantik. Schiff ahoi! Ahoi, Pickford! Alle Mann, Achtern angetreten! Aber Flagge, Mr. Stubb! Aye, Sir! Heißt Flagge! Viel Glück! Glück! Und Ahoi! Für euch alle! Hey! Starbuck! Seid sparsam mit der Butter! Und achtet mir auf unsere alte Pickford! Aye, Sir! Hurra! Hurra! Hurra! An dieser Stelle, wo sich die Pequod also in den einsamen Atlantik stürzt, seien noch einige Anmerkungen gestattet. Die Walfängerei gilt mittlerweile unter Landratten als ein reichlich prosaisches und despektierliches Gewerbe, und es ist mir ein starkes Bedürfnis, euch, ja, euch Bewohner des Landes davon zu überzeugen, dass den Jägern der Wale damit Unrecht getan wird. Die Leute denken, dass unser Beruf bestenfalls auf eine Art Schlächter- und Fleischerhandwerk hinausläuft und dass wir von Verunreinigungen aller Art umgeben sind. Schlechter sind wir, das ist wahr. Aber Schlechter, und zwar Schlechter der blutigsten Sorte, sind auch alle Heerführer im Kriege gewesen, welche die Welt ausnahmslos hochzuschätzen beliebt. Was nun den Vorwurf der angeblichen Unreinheit unseres Handwerks betrifft, so werdet ihr bald mit gewissen Tatsachen vertraut gemacht werden, die bis dato allgemein ziemlich unbekannt waren und die alles in allem dem Pottwal-Fangschiff triumphal einen mindestens ebenbürtigen Platz unter den reinlichsten Dingen auf dieser sauberen Erde zuweisen werden. Doch selbst wenn man zubilligen sollte, dass die fragliche Anschuldigung wahr sei, welche unordentlichen, schlüpfrigen Decks eines Walfängers sind mit dem unsagbaren Aas auf jenen Schlachtfeldern zu vergleichen, von welchen so viele Soldaten zurückkehren, um im Applaus der gesamten Damenwelt zu baden? Obwohl aber die Welt uns Walfängern spottet, zollt sie uns unwissentlich doch die höchste Achtung, ja Bewunderung im Überfluss. Fast alle Leuchter, Lampen und Kerzen, die rund um den Globus brennen, leuchten nämlich uns zu Ehren, wie vor all den Altären dieser Welt. Solltet ihr aber angesichts all dieser Tatsachen immer noch erklären, der Walfang erwecke keinerlei edle, ästhetische Vorstellungen, so bin ich bereit, für ihn 50 Lanzen zu brechen und euch jedes Mal mit zersplittertem Helm aus dem Sattel zu heben. Der Wal hat keinen berühmten Schriftsteller und der Walfang keinen berühmten Chronisten, werdet ihr sagen. Der Wal keinen berühmten Schriftsteller und der Walfang keinen berühmten Chronisten? Wer schrieb denn den ersten Bericht über unseren Leviathan? Wer, wenn nicht der großmächtige Hiob? Und wer verfasste die erste Erzählung von einer Walfangreise? Kein geringerer Fürst als Alfred der Große, der mit seiner eigenen königlichen Feder die Worte Ottars niederschrieb, des norwegischen Wahljägers jener Zeiten. Und wer hielt die glühende parlamentarische Lobrede auf uns? Wer, wenn nicht Edmund Burke? Zugegeben, da du es anführst. Doch du kannst sagen, was du willst. Der Walfang besitzt keine wahre Würde. Der Walfang besitzt keine wahre Würde? Die Würde unseres Berufes bezeugt uns der Himmel selber. Cetus ist ein Sternbild des Südens. Kein Wort mehr. Drückt euren Hut tief in die Stirne in Gegenwart des Zaren, aber zieht ihn vor Queequeg. Kein Wort mehr. Ich kenne einen Mann, der in seinem Leben 350 Wale erlegt hat. In meinen Augen ist dieser Mann ehrwürdiger als jener große Heerführer des Altertums, der sich rühmte, die Mauern ebenso vieler Städte niedergelegt zu haben. Und was mich betrifft, falls da womöglich etwas ganz Großes in mir stecken sollte, das bisher unentdeckt geblieben ist, falls ich mir jemals einen großen Ruf in jener kleinen, aber höchst verschwiegenen Welt erwerben sollte, die meinen nicht maßlosen Ehrgeiz weckt, falls ich hinfort etwas tun werde, das ein Mann alles in allem wohl lieber getan als gelassen haben wollte, falls bei meinem Tode meine Nachlassverwalter oder besser gesagt meine Gläubiger irgendwelche kostbaren Manuskripte in meinem Schreibtische finden sollten, so trete ich hiermit alle Ehre und allen Ruhm schon im Voraus an den Walfang ab. Denn ein Walfänger war mein Yale College und mein Harvard. Viel Glück! Glück! Und Ahoi für euch alle! Hey! Starbuck! Seid sparsam mit der Butter! Und achtet mir auf unsere alte Piquet! Ei, Sir! Hurra! Hurra! Hurra! Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Zweiter Teil. Ismael Rufus Beck. Melville, Felix von Manteuffel. Queequeg, Rudolf Daru Aura Grün. Kapitän Pilek, Michael Lucke. Kapitän Bildert, Werner Rehm. Mrs. Hassi, Christiane Rosbach. Elias, Helmut Stange. Und viele andere. Ton und Technik, Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz, Anja Scheifinger. Bearbeitung, Komposition und Regie, Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002.